wenn deine Stunde kam, so fragt kein Gott nach unseren Gründen. Wie stolze Herzen hat nicht Venus schon bezähmt. Doch Herr, wozu mit großen Worten prunken? Gestehst du bist der Vorige nicht mehr. Schon lange sieht man dich seltener als sonst, stolz und unbändig deinen Wagen lenken. Und in der edlen Kunst Neptuns geübt, das wilde Jagdross an den Zaum gewöhnen. Viel seltener erklinget Forst und Wald von unserem Jagdruf. Ein verborgener Gram senkt deiner Blicke feurige Kraft zur Erde. Gesteh's, du liebst Arethien. Ich reise und suche meinen Vater, Theramen. Herr, siehst du Phaedra nicht, bevor du gehst? Das ist mein Vorsatz. Bring ihr diese Nachricht. Gehen wir zu ihr, weil es die Pflicht so will. Doch sie, was für ein neues Missgeschick bekümmert ihre zärtliche Oenone. Herr, meine Königin ist dem Tode nah. Sie stirbt mir in den Armen an einem Übel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist. Die Unruhe treibt sie auf von ihrem Lager. Sie will ins Freie, will die Sonne schauen. Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. Sie kommt. Ich gehe. Ich lass ihr freien Raum und spare ihr einen Anblick, den sie hasst. Kommt, Theramen. Ach, hoher Sonnengott, glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts, du, dessen Enkeltochter ich mich rühme, der über meine schmähliche Verwirrung vielleicht errötet. Zum letzten Male sehe ich deine Strahlen. Weh mir, noch immer nährst du, Königin, den traurigen Vorsatz und entsagst dem Leben. O, säß ich draußen in der Wälder grün, wann wird mein Aug auf der bestäubten Bahn des raschen Wagens flüchtigen Lauf verfolgen? Wie, Königin, was ist das? Ach, ich bin von Sinnen. Was habe ich gesagt? Oenone, ich weiß nicht, was ich wünsche, was ich sage. Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt. Zu sehr verriet ich meine Schwäche dir. Und wider Willen stürzen meine Tränen. Musst du erröten? Über dieses Schweigen erröte. Diesen strafbaren Widerstand, der nur die Stacheln deiner Schmerzen schärft. Dreimal umzog den Himmel schon die Nacht, seitdem kein Schlummer auf dein Auge sank. Und dreimal wich die Finsternis dem Tag, seitdem dein Körper ohne Nahrung schmachtet. Darfst du mit Frevelmut dich selbst zerstören? Das heißt den Göttern trotzen. Ist Verrat an deinen Kindern. Der Tag, der ihre Mutter ihnen raubt, bedenk es, Königin, er gibt dem Sohn der Amazone seine Hoffnung wieder, dem stolzen Feinde deines Blutes, ihm, dem Fremdling, diesem Hippolyt. Unglückliche, wen hast du jetzt genannt? Mit Recht empört sich dein Gemüt. Mich freut's, dass dieser Unglücksname dich entrüstet. Drum lebe, lass die Liebe, lass die Pflicht es dir gebieten. Lebe! Schon allzu lang nährt dich ein schuldvoll Dasein. So klagt dein Herz geheimer Schuld dich an? Ist's ein Verbrechen, das dich so beängstigt? Die Hand ist rein. Wäre es mein Herz, wie sie. Und welches Ungeheure sann dein Herz sich aus, das solchen Schauder dir erregt? Genug, sagt ich. Verschone mich. Ich sterbe, um das Unselige nicht zu gestehen. So stirb, beharre auf deinem trotzigen Schweigen. Grausame, wann betrug ich deine Treu? Vergaßest du, wer deine Kindheit pflegte, um deinetwillen Freunde, Vaterland und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe? Entsetzen wirst du dich, brech ich mein Schweigen. Was kannst du mir Entsetzlicheres nennen, als dich vor meinen Augen sterben sehen? Weißt du mein Unglück? Weißt du meine Schuld? Nicht minder sterb ich drum. Nur schuldger sterb ich. Bei allen Tränen, die ich um dich weinte, mach meinem Zweifel, meiner Angst ein Ende. O schwerer Zorn der Venus. Du liebst? Wen liebst du? Ich liebe

Reiß ihn aus seinem Wahn. Such ihn zu rühren. Sein Erbteil ist das glückliche Troezen. Hier ist er König. Deinem Sohn gehören die stolzen Mauern der Minervenstadt. Euch beiden droht derselben Feindgefahr. Verbindet euch, Aricia zu bekämpfen. Wohlan, ich gebe deinen Gründen nach. Wenn Leben möglich ist, so will ich leben. Wenn Liebe zu dem hilfberaubten Sohn mir die verlorene Kraft kann wiedergeben. Er will mich sehen, Hippolyt, und hier? Er sucht mich und will Abschied von mir nehmen? Ist's weiß, Mine, täuschest du dich nicht? Das ist die erste Frucht von Theseus' Tod, Aricia. Bald siehst du alle Herzen, die die Scheu von ihm entfernt hielt, dir entgegenfliegen. Aricia hat endlich ihr Geschick in ihrer Hand und alles wird ihr huldgen. Ich wäre frei und meines Feinds entledigt? So ist's. Dir kämpft das Glück nicht mehr entgegen. Theseus ist deinen Brüdern nachgefolgt. Weiß man, durch welch Geschick er umgekommen? Man spricht Unglaubliches von seinem Tod. Das Meer, sagt man, verschlang den Ungetreuen, da er aufs neue Weiberraub verübt. Ja, ein Gerücht verbreitet sich durchs Land. Er sei hinabgestiegen zu den Toten. Mit seinem Freund Pirithous. Er habe die schwarzen Ufer und den Styx gesehen und sich den Schatten lebend dargestellt. Doch keine Wiederkehr sei ihm geworden vom traurigen Strand, den man nur einmal sieht. Ist's glaublich, dass ein Mensch, ein Sterblicher ins tiefe Haus der Toten lebend dränge? Was für ein Zauber denn zog ihn hinab an dieses allgefürchtete Gestade? Theseus ist tot, Gebieterin. Du bist's allein, die daran zweifelt. Den Verlust beseufzt Athen. Troezene hat bereits den Hippolyt als Herrscher schon erkannt. Phädra, voll Angst für ihren Sohn, hält Rat hier im Palast mit den bestürzten Freunden. Und glaubst du wohl, dass Hippolyt an mir großmütiger werde handeln als sein Vater? Ich glaube es, Fürstin. Den stolzen Jüngling. Kennst du ihn auch wohl? Du siehst, wie er mich meidet. Man spricht von seinem Stolze viel. Doch habe ich den Stolzen gegenüber dir gesehen. Sichtbar war's, wie er bei deinem Anblick sich verwirrte, wie er umsonst die Augen niederschlug, die zärtlich schmachtend an den deinen hingen. Gesteht sein Stolz nicht ein, dass er dich liebe, sein Auge spricht's, wenn es sein Mund nicht sagt. O Freundin, wie begierig lauscht mein Herz der holden Rede, die vielleicht mich täuscht. Dies Herz, du kennst es, stets von Gram genährt und Tränen, einem grausamen Geschick zum Raub dahingegeben, sollte sich der Liebe eitler Schmerzen noch erträumen? Die letzte bin ich übrig von dem Blut des hohen Königs, den die Erde zeugte, und ich alleinen dran der Kriegeswut. Sechs Brüder sah ich in der Blüte fallen, die Hoffnung meines fürstlichen Geschlechts. Das Schwert vertilgte alle, und die Erde trank ungern ihrer Enkelsöhne Blut. Du weißt, welch streng Gesetz der Griechen Söhnen seit jener Zeit verwehrt, um mich zu werben. Man fürchtet, dass der Schwester Rachegeist der Brüder Asche neu beleben möchte. Doch weißt du auch, wie dieses freie Herz die feige Vorsicht der Tyrannenfurcht verachtete? Der liebe Feindin stets wusst ich dem König Dank für eine Strenge, die meinem eigenen Stolz zu Hilfe kam. Da hatte ich seinen Sohn noch nicht gesehen. Sei Phädra stolz auf ihres Theseus Liebe. Mir genügt die leichte Ehre nicht, ein Herz zu fesseln, welches Tausende gewannen. Den Mut zu brechen, welchen nichts gebeugt, ein Herz zu rühren, welches nie gefühlt, das lockt mich an und reizt mich. Er sollte lieben, Hippolyt, ich hätte sein Herz zu rühren. Hör ihn selbst, er kommt. Ehe ich von dannen gehe, Königin, künd ich das Los dir an, das dich erwartet. Mein Vater starb. Die Götter endlich haben über ihn entschieden. Dein Hass, ich darf es hoffen, Königin, gönnt ihm den Nachruhm gern, den er verdient. Eins tröstet mich in meinem tiefen Leid. Ich kann dich einem harten Joch entreißen. Den schweren Bann, der auf dir lag, vernichte ich. Du kannst fortan freischalten mit dir selbst. Und in Tröcen, das mir zum Los gefallen, das mich bereits als König anerkannt, lass ich dich frei. Und freier noch als mich. Athen ist noch im Streit, wer herrschen soll. Es spricht von dir, nennt mich und Phädras Sohn. Von mir? Ich weiß und will mir es nicht verbergen, dass mir ein stolz Gesetz entgegensteht. Die fremde Mutter wird mir vorgeworfen. Doch hätte ich meinen Bruder nur zum Gegner, nicht wehren, sollte mir sein grillenhaft Gesetz mein gutes Anrecht zu behaupten. Ein höheres Recht erkenne ich über mir. Dir trete ich ab, vielmehr, ich geb dir wieder den Thron, den deine Väter von Erechtheus, der Erde Sohn, dem Mächtigen ererbt. Athen, durch meinen Vater groß gemacht, erkannte freudig diesen Held zum König, und in Vergessenheit sank dein Geschlecht. Athen ruft dich in seine Mauern wieder. Mein Anteil ist Tryzene. Kreta bietet dem Sohn der Phädra reichlichen Ersatz. Dir bleibt Athen. Ich gehe jetzt, um für dich die noch geteilten Stimmen zu vereinen. Erstaunt, beschämt von allem, was ich höre, befürchte ich fast, ich fürchte, dass ich träume. Zu meiner Gunst willst du dich selbst berauben? War es nicht schon genug, mich nicht zu hassen? Ich, Königin, dich hassen? Du siehst mich vor dir stehen, ein warnend Beispiel tief gefallenen Stolzes. Ich, der Liebe trotzig widerstand, der ihren Opfern grausam Hohn gesprochen, durch eine stärkere Macht mir selbst entrissen, erfahre auch ich nun das gemeine Los. 6 Monde trag ich schon, gequält, zerrissen von Scham und Schmerz, den Pfeil in meinem Herzen. Umsonst bekämpf ich dich, bekämpf ich mich. Dich flieh ich, wo du bist. Dich find ich, wo du fehlst. Dein Bild folgt mir ins Innerste der Wälder. Das Licht des Tages und die stille Nacht muss mir die Reize deines Bildes malen. Ach, alles unterwirft mich dir, wie auch das stolze Herz dir widerstand. Ich suche mich selbst und finde mich nicht mehr. Vielleicht schämst du dich deines Werks, da du mich hörst, und dich beleidigt meine wilde Liebe. Ein Neugefühl, ein Fremdes spreche ich aus. Und spreche ich's übel. Denke, Königin, dass du die Erste bist, die mich's gelehrt. Phädra will mit dir sprechen, Hippolyt. Phädra? Was soll ich ihr? Was kann sie wollen? Herr, nicht versagen kannst du ihr die Gunst. Du aber gehst. Und ohne, dass ich weiß, ob du dies Herz, ob meine kühne Liebe dich beleidigt. Geh, deinen edlen Vorsatz auszuführen. Erringe mir den Thron Athens. Ich nehme aus deinen Händen jegliches Geschenk. Doch dieser Thron, wie herrlich auch, er ist mir nicht die teuerste von deinen Gaben. Ismene, komm. Lass alles sich zur Abfahrt fertig halten, Theramen. Und komm zurück so schnell als möglich und erlöse mich von einem widerwärtigen Gespräch. Man sagt, o Herr, du willst uns schnell verlassen. Ich komme, meine Tränen mit den deinen zu mischen. Ich komme, meines Sohnes wegen dir meine bangen Sorgen zu gestehen. Mein Sohn hat keinen Vater mehr, und nah rückt schon der Tag, der ihm die Mutter raubt. Von 1000 Feinden sehe ich ihn bedroht. Herr, du allein kannst deine Kindheit schützen. Doch ein geheimer Vorwurf quält mein Herz. Ich fürchte, dass ich selbst dein Herz verhärtet. Ich zittere, Herr, dass dein gerechter Zorn an ihm die Schuld der Mutter möchte strafen. Ich denke nicht so niedrig, Königin. Wenn du mich hassest, Herr, ich müsste es dulden. Geheim und offen wirkt ich dir entgegen. Nicht ruht ich, bis uns Meere selbst geschieden. Selbst deinen Namen vor mir auszusprechen, verbot ich durch ein eigenes Gesetz. Und dennoch war nie ein Weib noch deines Mitleids werter und keine minder deines Hasses wert. Es eifert jede Mutter für ihr Kind. Dem Sohn der Fremden kann sie schwer vergeben, ich weiß das alles. Lass, Königin, dich keine Sorge quälen. Noch lebt vielleicht dein Gatte. Er lebt in dir. Noch immer glaube ich, ihn vor Augen zu sehen. Ich spreche ja mit ihm. Mein Herz... Ach, ich vergesse mich. Herr, wider Willen reißt mich der Wahnsinn fort. Ich sehe erstaunt die wunderbare Wirkung deiner Liebe. Theseus, obgleich im tiefen Grabe, lebt vor deinen Augen. Von der Leidenschaft zu ihm ist deine Seele ganz entzündet. Ja, Herr, ich schmachte, brenne für den Theseus. Ich liebe Theseus. Aber jenen nicht, wie ihn der schwarze Acheron gesehen, den flatterhaften Buhler aller Weiber, den Frauenräuber, der hinunterstieg, des Schattenkönigs Bette zu entehren. Ich sehe ihn treu. Ich sehe ihn stolz. Ja, selbst ein wenig scheu. Ich sehe ihn jung und schön und reizend alle Herzen sich gewinnen, wie man die Götter bildet, so wie ich dich sehe. Deinen ganzen Anstand hat er, dein Auge, deine Sprache selbst. So färbte die edle Röte seine Heldenwangen, als er nach Kreta kam, die Töchter Minos mit Lieb entzündete. Wo warst du da? Wie konnt er ohne Hippolyt die besten, die ersten Helden Griechenlands versammeln? Oh, dass du, damals noch zu zarten Alters, nicht in dem Schiff mit warst, das ihn gebracht. Den Minotaurus hättest du getötet, trotz allen Krümmen seines Labyrinths. Dir hätte meine Schwester jenen Faden gereicht, um aus dem Irrgang dich zu führen. Oh nein, nein, ich kam ihr darin zuvor. Mir hätt's zuerst die Liebe eingegeben, ich, Herr, und keine andere zeigte dir den Pfad des Labyrinths. Wie hätt ich nicht für dieses Liebehaupt gewacht? Ein Faden war der besorgten Liebe nicht genug. Gefahr und Not hätte ich mit dir geteilt. Ich selbst, ich wäre vor dir hergezogen. Ins Labyrinth stieg ich hinab mit dir. Mit dir war ich gerettet oder verloren. Was höre ich? Götter, wie? Vergissest du, dass Theseus dein Gemahl? Dass er mein Vater... Wie kannst du sagen, dass ich das vergaß? Bewahrt dich meine Ehre denn so wenig? Verzeihung, Königin. Schamrot gestehe ich, dass ich unschuldige Worte falsch gedeutet. Nicht länger halte ich deinen Anblick aus. Grausamer, du verstandest mich nur zu gut. Genug, sagt ich, die Augen dir zu öffnen. So sei es denn, so lerne Phädra kennen und ihre ganze Raserei. Ich liebe. Was soll ich sagen? Dies Geständnis selbst, das Schimpfliche, denkst du, ich tat's mit Willen? Die Sorge trieb mich her für meinen Sohn. Für ihn wollte ich dein Herz erflehen. Umsonst, in meiner Liebe einzigem Gefühl, konnte ich von nichts dir reden als dir selbst. Hör auf! Räche dich und strafe diese Flamme, die dir ein Greuel ist. Reinige, befreie des Helden Wert, der dir das Leben gab, von einem schwarzen Ungeheuer diese Erde. Des Theseus Witwe glüht für Hippolyt. Nein, lass sie deiner Rache nicht entrinnen. Hier treffe deine Hand, hier ist mein Herz. Voll Ungeduld, den Frevel abzubüßen, schlägt es, ich fühle es deinem Arm entgegen. Triff! Oder wenn ich deine Streichs nicht wehrt, missgönnt dein Hass mir diesen süßen Tod, entehrte deine Hand so schmählich Blut, leih mir dein Schwert, wenn du den Arm nicht willst. Gib! Königin, was machst du, große Götter? Man kommt! O flieh den Blick verhasster Zeugen. Komm, folge mir und rette dich vor Schmach. Flieht dort nicht Phädra? Oder wird vielmehr gewaltsam fortgezogen? Herr, was setzt dich so in Wallung? Ich sehe dich ohne Schwert, bleich, voll Entsetzen. Fliehen wir, Theramen. Du siehst mich in dem äußersten Erstaunen. Ich kann mich selbst nicht ohne Grauen sehen. Phädra! Doch große Götter, nein. Das Grässliche bedeckt ein ewig Schweigen. Willst du von dannen? Das Schiff ist segelfertig. Doch, Herr, Athen hat sich bereits erklärt. Man hat das Volk nach Zünften stimmen lassen. Dein Bruder hat die Stimmen. Phädra siegt. Ein Herold kommt soeben von Athen, der den Schluss des Volkes überbringt. Ihr Sohn ist König. Phädra? Große Götter, ihr kennt sie. Ist der Lohn für ihre Tugend? Indes schleicht ein Gerücht umher, der König sei noch am Leben. Man will ihn in Epirus gesehen haben. Man muss auf alles hören, nichts versäumen und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Verdient es nicht, dass wir die Fahrt einstellen, so gehen wir, was es auch kosten mag, Aricia das Zepter zuzuwenden. Oh, warum hieltst du meinen Arm zurück, Önone? Als ich sein Schwert auf meinen Busen zückte, erblasste er nur für mich? Entriss er mir's genug, dass meine Hand daran gerührt? Ein Greuel war's in seinem Aug. Es war geschändet und entehrte seine Hände. So deinem eitlen Jammer ewig nur dahingegeben, nährst du eine Glut, die du ersticken solltest. Wär's nicht besser, dein Herz in edlen Sorgen zu zerstreuen, den Undankbaren, der dich hasst, zu fliehen, zu herrschen und das Zepter zu ergreifen? Ich herrschen? Ich ein Reich mir unterwerfen und bin nicht Meister meiner selbst und bin nicht mächtig meiner Sinne mehr? Ich herrschen, die einer schimpflichen Gewalt erliegt, die stirbt? So flieh. Ich kann ihn nicht verlassen. Ihn nicht verlassen? Und verbanntest ihn? Es ist zu spät, er weiß nun meine Liebe, die Grenze keuscher Scham ist überschritten, das schimpfliche Geständnis ist getan. Hilf meiner Leidenschaft, nicht meiner Tugend. Der Liebe widersteht sein Herz. Lass sehen, ob wir es bei einer anderen Schwäche fassen. Die Herrschaft lockt ihn, wie mir schien. Es zog ihn nach Athen. Er konnte es nicht verbergen. Die Schnäbel seiner Schiffe waren schon herumgekehrt und alle Segel flogen. Geh. Schmeichle seiner Ehrbegier Önone mit einer Krone Glanz. Er winde sich das Diadem um seine Stirne. Mein sei nur der Ruhm, dass ich's ihm umgebunden. Behaupten kann ich meine Macht doch nicht. Nehme er sie hin. Er lehre meinen Sohn die Herrscherkunst und sei ihm statt des Vaters. Mutter und Sohn geb ich in seine Macht. Geh. Lass nichts unversucht, ihn zu bewegen. Dich wird er hören, wenn er mich nicht hört. Dring in ihn, seufze, weine, schildere mich als eine Sterbende. Oh, schäme dich auch selbst der Flehensworte nicht. Was du gut findest, ich bekenne mich zu allem. Auf dir ruht meine letzte Hoffnung. Geh, bist du zurückgekehrt, beschließe ich nichts. Furchtbare Venus, unversöhnliche. Du siehst, in welche Tiefen ich gefallen. Bin ich genug gesunken? Weiter kann dein Grimm nicht gehen. Vollkommen ist dein Sieg. Getroffen haben alle deine Pfeile. Grausame, willst du deinen Ruhm vermehren? Such einen Feind, der mehr dir widerstrebt. Dich flieht Hippolyt. Er spricht dir Hohn, und nie hat er ein Knie vor dir gebeugt. Dein Name schon entweiht sein stolzes Ohr. Räche dich, Göttin! Räche mich! Er liebe! Doch was ist das? Du schon zurück, Önone? Man verabscheut mich. Man will dich gar nicht hören. Theseus ist angelangt. Der König, den man tot geglaubt, er wird sogleich vor deinen Augen stehen. Theseus ist hier. Entgegenstürzt ihm alles Volk. Ich ging, wie du befahlst, den Hippolyt zu suchen, als tausend Stimmen plötzlich Himmel an... Ihr Götter, was hab ich getan? Mein Gemahl wird kommen und sein Sohn mit ihm. Ich werde ihn sehen, wie er ins Aug mich fasst, der furchtbare Vertraute meiner Schuld. Wie er darauf Achtung gibt, mit welcher Stirn ich seinen Vater zu empfangen wage. Und glaubst du wohl, er werde meiner schonen? Den Verrat an seinem Vater, seinem König dulden? Wird er auch seinem Abscheu gegen mich gebieten können? Ja, und schwieg er auch, Önone, ich weiß meine Schuld. Ach, lass mich sterben. Hippolyt wird seines christlichen Triumphs mit Übermut sich freuen und jedem, der's hören will, von deiner Schmach erzählen. Ehe dies geschieht, zerschmettere mich der Blitz. Sag mir die Wahrheit. Ist er dir noch teuer? Mit welchem Auge siehst du jetzt den Stolzen? Ein Ungeheuer ist er in meinen Augen. Warum den leichten Sieg ihm also lassen? Du fürchtest ihn, so wag es ihn zuerst der Schuld, die er dir vorwirft, anzuklagen. Wer kann dich lügen strafen? Alles verdammt ihn. Sein Schwert, zum Glück in deine Hand gelassen, dein jetziger Schrecken, dein bisheriger Gram, die vorgefasste Meinung seines Vaters und deine früheren Klagen über ihn. Auch dies, dass du schon einmal ihn verbannt. Ich soll die Unschuld unterdrücken? Lästern? Es gilt zu hohen Preis, so weiche jedes andere deinem Leben. Ich werde reden. Theseus, glaube mir, wenn mein Bericht ihn aufgereizt, wird sich mit der Verbannung seines Sohns begnügen. Ein Vater bleibt auch Vater noch im Strafen. Doch müsst auch selbst das Blut der Unschuld fließen. Dein Ruf steht auf dem Spiel. Es gilt die Ehre. Der muss man alles opfern, auch die Tugend. Man kommt. Ich sehe Theseus. Ich sehe Hippolyt. Tu, was du willst. Dir überlasse ich mich. In meiner Angst kann ich mir selbst nicht raten. Das Glück ist mit mir ausgesöhnt, Gemahlin. Es führt in deine Arme. Theseus, halt! Entweihe nicht die zärtlichen Gefühle. Nicht mehr verdiene ich diese Liebeszeichen. Du bist beschimpft. Das neidsche Glück verschonte, seitdem du fern warst, deine Gattin nicht. Ich bin nicht wert, dir fernerhin zu nahen und gehe, mich auf ewig zu verbergen. Weh, welch ein seltsamer Empfang. Mein Sohn? Phädra mag das Geheimnis dir erklären. Doch wenn mein Flehen, was über dich vermag, erlaub, o Herr, dass ich sie nicht mehr sehe. Lass den erschrockenen Hippolyt den Ort, wo deine Gattin lebt, auf ewig meiden. Verlassen willst du mich, mein Sohn? Zu lange schon hat meine müßige Jugend sich an dem scheuen Wilde nur versucht. Wär es nun nicht Zeit, unwürdige Ruhe fliehend, mit edlerem Blute mein Geschoss zu färben? O gönne, dass mein Mut sich endlich zeige. Und wenn ein Ungeheuer dir entging, dass ich's besiegt zu deinen Füßen lege, wo nicht, durch einen ehrenvollen Tod mich aller Welt als deinen Sohn bewähre. Was muss ich sehen? Welch ein Schrecknis ist's, das rings um sich verbreitend all die meinen zurück aus meiner Nähe schreckt. Kehr ich so ungewünscht und so gefürchtet wieder, warum, ihr Götter, erbracht ihr mein Gefängnis? Ich hatte einen einzigen Freund. Die Gattin wollt ihr dem Herrscher von Epirus rauben, von blinder Liebeswut betört. Ungern bot ich zum kühnen Frevel meinen Arm, doch zürnend nahm ein Gott uns die Besinnung. Mich überraschte wehrlos der Tyrann. Den Waffenbruder aber, meinen Freund, Pirithous. O jammervoller Anblick musste ich den Tigern vorgeworfen sehen, die der Tyrann mit Menschenblut nährte. Mich selbst schloss er in eine finstere Gruft, die schwarz und tief ans Reich der Schatten grenzte. 6 Monde hatte ich hilflos hier geschmachtet, da sahen mich die Götter gnädig an. Das Aug der Hüter wusste ich zu betrügen. Ich reinigte die Welt von einem Feind. Den eigenen Tigern gab ich ihn zur Speise. Und jetzt so, da ich fröhlich heimgekehrt, ist mein Empfang Entsetzen. Alles flieht mich, entzieht sich meiner liebenden Umarmung. Ja, und ich selbst, von diesem Schrecken angesteckt, der von mir ausgeht, wünsche mich zurück in meinen Kerker zu Epirus. Sprich, Phädra klagt, dass ich beleidigt sei. Wer verriet mich? Warum bin ich nicht gerächet? Du gibst mir nichts zur Antwort. Solltest du's, mein eigener Sohn, mit meinen Feinden halten? Ich gehe hinein. Zu lang bewahre ich schon den Zweifel, der mich niederdrückt. Auf einmal will ich den Frevel und den Frevler kennen. Von diesem Schrecken, den sie blicken lässt, soll Phädra endlich Rechenschaft mir geben. Was wollte sie mit diesen Worten sagen, die mich durchschauerten? Will sie vielleicht, einen Raub jedwedes äußersten Gefühls, sich selbst anklagen? Und sich selbst verderben? Was wird der König sagen, große Götter? Wie schwer verfolgt die Liebe dieses Haus. Ich selbst, ganz einer Leidenschaft zum Raube, die er verdammt. Wie hat mich Theseus einst gesehen? Und wie findet er mich wieder? Mir trüben schwarze Ahnungen den Geist. Doch Unschuld hat ja Böses nicht zu fürchten. Ich gehe, ein glücklich Mittel auszusinnen, wie ich des Vaters Liebe wieder wecken, ihm eine Leidenschaft gestehen, die er verfolgen kann, doch nimmermehr erschüttern. Was hör ich? Götter! Solchen Angriff wagte ein Rasender auf seines Vaters Ehre. Und seiner wilden Lust genug zu tun, erlaubte sich der Freche gar Gewalt. Erkannt hab ich's, das Werkzeug seiner Wut, dies Schwert, zu edlem Dienst ihm umgehangen. Und Phädra säumte noch, ihn anzuklagen. Und Phädra schwieg und schonte des Verräters. Des unglückseligen Vaters schonte Phädra. Vom Angriff dieses Wütenden beschämt und dieser frevelhaften Glut, die sie schuldlos entzündet, wollte Phädra sterben. Schon zuckte sie die mörderische Hand, das schöne Licht der Augen auszulöschen, da fiel ich ihr in den erhobenen Arm. Ja, ich allein erhielt sie deiner Liebe. Und jetzt, du Herr, von ihrem großen Leiden, von deiner Furcht gerührt, entdeckte ich dir, ich tat's nicht gern, die Ursache ihrer Tränen. Doch dieser Liebe frevelhafte Glut, o sprich, verriet sie sich schon in Athen? Denk an die Klagen meiner Königin, o Herr. Aus einer frevelhaften Liebe entsprang ihr ganzer Hass. Und diese Liebe entflammte sich von Neuem in Tryzene? Herr, alles, was geschehen, sagte ich dir. Zu lang ließ ich die Königin allein in ihrem Schmerz. Erlaube, dass ich dich verlasse, Herr, und meiner Pflicht gehorche. Herr, darf ich fragen, welch düstere Wolke dein königliches Angesicht umschattet? Darfst du es deinem Sohne nicht vertrauen? Darfst du, Verräter, mir vors Auge treten? Nachdem sich deine frevelhafte Glut bis zu des Vaters Bette selbst verwogen, zeigst du mir frech noch dein verhasstes Haupt? Hier an dem Ort, der deine Schande sah, darfst du dich zeigen? Und du wendest dich nicht fremden, fernen Himmelsstrichen zu, wo meines Namens Schall nie hingedrungen? Entflieh, Verräter! Und willst du nicht, dass eine schnelle Rache dich den Frevlern, die ich strafte, bei Geselle gib? Ach, dass dich das himmlische Gestirn, das uns erleuchtet, den verwegenen Fuß nie mehr in diese Gegend setzen sehe. Entfliehe, sag ich, ohne Wiederkehr. Und du, Neptun, wenn je mein Arm dein Ufer vom Raubgesindel säuberte, gedenk, wie du mir einst zu meiner Taten Lohn gelobt, mein erstes Wünschen zu erhören. Nicht in dem Drang der langen Kerkernot erfleht ich dein unsterbliches Vermögen. Ich geizte mit dem Wort, das du mir gabst. Der dringenderen Not spart ich dich auf. Jetzt fleh ich dich, Erschütterer der Erde. Räch einen Vater, der verraten ist. Hingebe ich diesen Frevler deinem Zorn. Erstieg in seinem Blut sein frech Gelüsten. An deinem Grimm lass deine Huld mich kennen. Phädra verklagt mich einer strafbaren Liebe? Verräter, dachtest du, es werde Phädra ein feiges Schweigen deine Schuld begraben? Vater, ich unterdrücke ein Geheimnis, das dich betrifft. Aus Ehrfurcht unterdrücke ich's. Du billige das Gefühl, das mir den Mund verschließt, und statt dein Leiden selbst zu mehren, prüfe mein Leben. Denke, wer ich bin. Man kennt die Härte meines strengen Sinns. Nicht reiner ist das Licht als meine Seele, und ein strafbares Feuer sollt ich nähren? Ja, eben dieser Stolz, o Schändlicher, spricht dir das Urteil. Deines Weiberhasses verhasste Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phädra rührte dein verkehrtes Herz, und fühllos war es für erlaubte Liebe. Nein, nein, mein Vater, dieses Herz! Nicht länger verberge ich dir's. Nicht fühllos war dies Herz für keusche Liebe. Hier zu deinen Füßen bekenne ich meine wahre Schuld. Ich liebe meinen Vater. Liebe gegen dein Verbot. Aricia hat meinen Schwur. Sie ist's, Palantis Tochter, die mein Herz besiegte. Sie bete ich an, nur sie. Wie sehr ich auch, Herr, dein Gebot verletze, kann ich lieben. Du liebst sie. Nein, der Kunstgriff täuscht mich nicht. Du gibst dich strafbar, um dich reinzuwaschen. Weh, mir kann nichts dich überzeugen. So möge der Himmel mich, so mögen mich die Götter... Hör auf, mit eitlem Wortgepräng mir deine Heucheltugend vorzurühmen. Erheuchelt scheint sie dir? Phaedra erzeigt mir in ihrem Herzen mehr Gerechtigkeit. Schamloser, deine Frechheit geht zu weit. Wie lang soll ich verbannt sein? Und wohin? Und gingst du weiter als bis Herkules Säulen? Noch glaubt dich dem Verräter mich zu nahe. Beladen mit so grässlichem Verdacht, wo find ich Freunde, die mir Mitleid schenken, wenn mich ein Vater von sich stößt? Geh hin, geh, such dir Freunde, die den Ehebruch ehren, Blutschande loben, schändliche, pflichtlose Verräter ohne Schamgefühl und Ehre. Wehr deinen Schändlichen wie du zu schützen. Du sprichst mir immerfort von Ehebruch, von... Doch ich schweige. Aber Phaedra stammt von einer Mutter. Phaedra ist erzeugt aus seinem Blut, du weißt es. Das Vertrauter mit solchen Gräueln ist als meines. So weit darf deine Frechheit sich vergessen, mir in das Angesicht. Zum letzten Mal. Aus meinen Augen. Geh hinaus, Verräter. Erwarte nicht, dass ich in Zorneswut dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse. Er geht. Elender, du gehst in dein Verderben. Denn bei dem Fluss, den selbst die Götter scheuen, gab mir Neptun sein Wort. Und Hels. Dir folgt ein Rachedämon, dem du nicht entrinnst. Ich liebte dich und fühle zum Voraus mein Herz bewegt, wie schwer du mich auch kränktest. Doch zu gerechte Ursache gabst du mir, dich zu verdammen. Nein, gewiss, nie ward ein Vater mehr beleidigt. Große Götter, ihr seht den Schmerz, der mich zu Boden drückt. Konnt ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen? Ich komm, o Herr, von Schrecken hergetrieben. Die Stimme deines Zorns drang in mein Ohr. Der Drohung fürchtig folgte rasch die Tat. Oh, wenn's noch Zeit ist, schone deines Blut. Ich flehe dich drum, erspare mir den Gräuel, dass es um Rache schreie wider mich. Oh, gib mich nicht dem ew'gen Schmerz zum Raub, dass ich den Sohn durch Vaters Hand gemordet. Nein, Phaedra, meine Hand befleckte sich mit meinem Blute nicht. Dennoch ist mir der Frevler nicht entwischt. Mit seiner Rache wird eine Götterhand beschäftigt sein. Neptun ist sie mir schuldig. Sei gewiss, du wirst gerecht. Neptun ist sie dir schuldig? Was? Hättest du den Gott in deinem Zorn? Wie? Fürchtest du, dass mich der Gott erhöre? Oh, teile vielmehr mein gerechtes Flehen. In aller Schwärze zeig mir seine Schuld. Erhitze meinen allzu trägen Zorn. Du kennest seine Frevel noch nicht alle. Der Wütende erwagt's noch, dich zu schmähen. Dein Mund sei voll Betrugs. Aricia habe sein Herz und seine Treu. Er liebe sie. Was? Er behauptet's mir ins Angesicht. Doch solchen Kunstgriff weiß ich zu verachten. Schaff uns, Neptun, nur schnell Gerechtigkeit. Ich gehe selbst in seinen Tempel, ihn an sein unsterblich Götterwort zu mahnen. O Schlag des Donners, der mich trifft! Unselge Nachricht! Ich flog hierher, ganz Eifer seinen Sohn zu retten. Mit Gewalt entriss ich mich den Armen der erschrockenen Oenone. Die Stimme des Gewissens wollte siegen. Wer weiß, wohin die Reue mich geführt. Vielleicht ging ich so weit, mich anzuklagen. Vielleicht, wenn man ins Wort mir nicht gefallen, entwischte mir die fürchterliche Wahrheit. Gefühl hat Hippolyt und keins für mich. Aricia hat sein Herz und seine Schwüre. Nur ich bin seinen Augen unerträglich. Oh, weißt du, was ich jetzt vernahm, Oenone? Hippolyt liebt. Ich kann nicht daran zweifeln, ja. dieser scheue Wilde, den die Ehrfurcht beleidigte, der Liebe zärtlich flehen. Aricia fand den Weg zu seinem Herzen. Aricia? Oh, nie gefühlter Schmerz. Zu welcher neuen Qual sparte ich mich auf? Was ich erlitten bis auf diesen Tag, die Furcht, die Angst, die Rasereien, alle der Leidenschaft, der Wahnsinn meiner Liebe, des innern Vorwurfs grauenvolle Pein, die Kränkung, selbst die unerträgliche, verschmäht zu sein. Es war ein Anfang nur der Folterqualen, die mich jetzt zerreißen. Sie lieben sich. Was hoffen Sie für Frucht von Ihrer Liebe? Sie werden sich nie wiedersehen. Sie werden sich ewig lieben. Jetzt, indem ich rede, verlachen Sie, o tötender Gedanke, den ganzen Wahnsinn meiner Liebeswut. Umsonst verbannt man ihn. Sie schwören sich's mit tausend Schwüren, nie sich zu verlassen. Nein, ich ertrag's nicht, dieses Glück zu sehen. Aricia muss fallen. Man muss den alten Hass des Königs erregen, wieder dies verhasste Blut. Was will ich tun? Wo reißt die Wut mich hin? Ich eifersüchtig. Ins Blut der Unschuld will ich racheglühend die Mörderhände tauchen. Und ich lebe. Ich Elende. Und ich ertrag es noch, zu dieser heiligen Sonne aufzublicken, von der ich meinen reinen Ursprung zog. Den Vater und den Oberherrn der Götter hab ich zum Ahnherrn. Der Olympus ist der ganze Weltkreis voll von meinen Ahnen. Wo mich verbergen? Flieh ich in die Nacht des Totenreichs hinunter? Wehe mir. Dort hält mein Vater des Geschickes Urne. Das Los gab sie in seine strenge Hand. Der totenbleiche Scharen richtet Minos. Wie wird sein ernster Schatten sich entsetzen, wenn seine Tochter vor ihn tritt? Gezwungen zu freveln sich, zu Gräueln zu bekennen, davon man selbst im Abgrund nie vernahm. Was wirst du, Vater, zu der grässlichen Begegnung sagen? Ach, ich sehe schon die Schreckensurne deiner Hand entfallen. Ich sehe dich auf neue Qualen sinnend, ein Henker werden deines eigenen Bluts. Vergib mir. Ein erzürnter Gott verderbte dein ganzes Haus. Der Wahnsinn deiner Tochter ist seiner Rache fürchterliches Werk. Ach, von der schweren Schuld, die mich befleckt, hat dieses traurige Herz nie Frucht geerntet. Ein Raub des Unglücks bis zum letzten Hauch end ich in Martern. Ein gequältes Leben. Bist du die Erste, die der Liebe Macht empfindet? Schwache Menschen sind wir alle. Sterblich geboren, darfst du sterblich fehlen. Ein altes Joch ist's, unter dem du leidest. Die Götter selbst, die himmlischen dort oben, die auf die Frevler ihren Donner schleudern, sie brannten manchmal von verbotener Glut. Was höre ich? Welchen Rat darfst du mir geben? So willst du mich denn ganz im Grund vergiften, Unselge? Sieh, so hast du mich verderbt. Dem Leben, das ich floh, gabst du mich wieder. Dein Flehen ließ mich meine Pflicht vergessen. Ich floh vor Hippolyt, du triebst mich, ihn zu sehen. Wer trug dir auf, die Unschuld seines Lebens mit schändlicher Beschuldigung zu schwärzen? Sie wird vielleicht sein Tod, und in Erfüllung geht seines Vaters mörderischer Fluch. Ich will dich nicht mehr hören. Fahre hin, fluchwürdige Verführerin. Mich selbst lass sorgen. Für mein jammervolles Los. Geopfert hab ich alles. Alles hab ich getan, um ihr zu dienen. Große Götter, das ist mein Lohn. Mir wird, was ich verdiene. O Hippolyt, du lässest einen Vater, der dich liebt, in seinem Wahn? Reinige dich von einem schändlichen Verdacht. Erzwingst von deinem Vater seinen blutigen Wunsch zu widerrufen. Noch ist's Zeit. Warum das Feld freilassen deiner blutigen Feindin? Verständige den Theseus. Hab ich's nicht getan?

Schon fühl ich es zu meinem Herzen steigen. Mich fasst ein fremder, nie gefühlter Frost. Schon seh ich nur durch eine Wolke flor den Himmel und das Angesicht des Gatten, den meine Gegenwart entehrt. Der Tod raubt meinem Aug das Licht und gibt dem Tag, den ich befleckte, seinen Glanz zurück. Ach Herr, sie stirbt! O, stürbe doch mit ihr auch die Erinnerung so schwarzer Tat. Komm, lass uns nunmehr, da wir unser Unrecht, ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut des lieben Sohnes unsere Tränen mischen. Komm, seine teuren Reste zu umfassen und unseres Wunsches Wahnsinn abzubüßen. Wie er es verdiente, soll ihm Ehre werden. Und kann es seine aufgebrachten Mahnen besänftigen? Aricia, die er liebte, nehm ich zur Tochter an, was auch ihr Stamm verschuldet. Phaedra, eine Tragödie von Racine in der Übersetzung von Friedrich von Schiller. Die Rollen und ihre Sprecher waren Phaedra, Hilde Krahl, Theseus, König von Athen, Gerd Westphal, Hippolyt, Sohn des Theseus und der Antiope, Klaus-Jürgen Wusso, Aricia, aus dem königlichen Geschlecht der Palantiden zu Athen, Gisela Zoch, Theramen, Erzieher des Hippolyt, Ludwig Anschütz, Oenone, Amme und Vertraute der Phaedra, Lina Karstens, Ismene, Vertraute der Aricia, Ursula Langrock, Panope, vom Gefolge der Phaedra, Henny Schneider-Wenzel, Toningenieur Friedrich Basan, Funkbearbeitung und Regie Paul Hoffmann.